Nö, über zum Kopf! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Das Jahr 2017 brachte uns unglaublich, unglaublich viele gute Spiele, aber auch einen Haufen Müll. Ich bin heute hier, um euch davon zu erzählen, welches meine Top 10 und welches meine Flop 8 sind. Weil ich habe nicht sonderlich viel Schlechtes gespielt, dafür aber einen Haufen Gutes. Fangen wir doch gleich an, und zwar mit der ersten Top 10, Dead Rising 4. Dead Rising ist eine Reihe, die bei uns in Deutschland relativ unbekannt ist, weil sie bis auf Teil 4 indiziert ist. es ist Zombies-Metzeln mit total bekloppten Waffen, nur meistens bescheuerten, irren Story. Und mir persönlich hat der Teil unglaublich viel Spaß gemacht, weil du unter anderem in Richtung Weihnachten das Ganze geht und ich liebe Schneelevels und ich liebe Weihnachten. Und für mich ist ein Spiel, wo ich Zombies mit einem Baseballschläger verprügeln kann, an denen eine Lichterkette hängt, ist mein Favorit. Das ist ein großartiges Spiel. Ich finde es absolut herrlich. Kommen wir dann gleich zu Nummer 9 der Top-Spiele, und zwar Assassin's Creed Origins. Ich war überrascht bei dem Spiel. Ich habe anfangs, als ich die ersten Präsentationen von dem Ding gesehen habe, nicht sonderlich viel davon gehalten. Ich fand es eigentlich, also von dem, was ich gesehen hatte, war es nicht sehr überzeugend. Aber als ich selber gespielt habe, habe ich festgestellt, es ist wirklich gut. Es ist ein richtig gutes Assassin's Creed. Ich hatte sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Spaß damit. Habe ich auch immer noch. Es ist eine riesengroße offene Welt. Du hast riesen saumäßig viel Zeug zu erkunden. Und da gibt es wieder das alte, ja, es hat aber Lootboxen. Ja, die werden dir aber nicht aufgezwungen und die kann ich auch ignorieren. Ja, aber du spielst ja totaler Grind. Es ist fast jedes Open-World-Spiel. Um voranzukommen, musst du halt ein bisschen Sachen machen. Und wenn du das nicht machen willst, dann, dann gib halt Geld aus, du dummer Idiot. Ich würde niemals Geld für Lootboxen ausgeben. Wie gesagt, Assassin's Creed Origins ist gut. Ich mag den Hauptcharakter, Bayek. Ich mag die Story. Ich mag die Welt im Allgemeinen. Ich finde das Setting finde ich sehr interessant, das ägyptische Setting. Die haben jetzt auch einen, was haben sie jetzt eingebaut? Einen Erkundungsmodus, in dem du mit einer Figur durch die Landschaft laufen kannst und dir wird erzählt, was da so passiert ist, und du kannst dir das so alles angucken. Zum Beispiel kannst du dir an den Pyramiden vorbeilaufen, dir wird erzählt, wann wurde das Ding errichtet. Also eine interaktive Geschichtsrunde, kannst du sagen. Ein interaktives Museum, kann man sagen. Finde ich ganz cool. Ich hatte mega Spaß mit Assassin's Creed Origins und es ist halt Assassin's Creed. Ich mag Assassin's Creed. Bis auf Teil 1, der war furchtbar. Aber dazu komme ich ein andern Mal. Kommen wir, da wir jetzt schon in den Top 8 sind, kommen wir zu den Flop 8, weil ich möchte das ein bisschen abwechslungsreicher machen. Das heißt, wir machen ein schlechtes Spiel meines Erachtens und ein gutes Spiel meines Erachtens. Kommen wir zu dem ersten schlechten Spiel meiner Liste. Nicht schlecht, nicht per se schlechten Spiel, aber für mich enttäuschenden Spiel, und zwar Resident Evil 7. Ich habe mir von der Demo, die ich damals gespielt habe, so viel mehr erhofft. Mehr Survival, mehr, also es hatte so ein bisschen mehr Feeling vom ersten, weil du hattest halt relativ wenig Waffen, du hattest spärliche Sachen da, du hast eine Knarre gefunden mit so wenig Magazin, mit so wenig Kugeln, du musstest überlegen, setze ich die ein oder probiere ich das aus. Das wäre halt cool gewesen. Stattdessen hast du in Resident Evil 7, hallo, ich bin der Hauptcharakter, ich bin scheiße dämlich und, hier sind überall Kugeln. Und ich laufe jetzt vom Boss zu Boss. Das fühlte sich irgendwie komisch an, ich weiß nicht. Mir hat er keinen Spaß gemacht. Ich habe ihn nicht lang gespielt, den Teil, Ich habe gehört, er geht auch nicht sonderlich lang. Ich glaube, um die 6 Stunden vielleicht oder so. 6, 7 Stunden, je nachdem, wie wir durchkommen, da ist man fertig. Ich hatte nicht besonders viel Spaß mit dem Teil. Ich habe aufgehört, ich habe ihn links liegen lassen. Vielleicht spiele ich ihn irgendwann zu Ende, keine Ahnung. Ich fand ihn relativ enttäuschend, leider. Storytechnisch sowie Gameplay-technisch. Keine Ahnung, also... Ich fand, für mich ist der zweite Resident Evil Teil immer noch der beste Resident Evil, storytechnisch, gameplay-technisch nicht, weil die waren immer furchtbar. Aber schön, dass selbst in Resident Evil die alte Tradition gewahrt wird, dass selbst die englischen Sprecher immer noch katastrophal sind. Kommen wir aber zu einem Top Nummer 8 Spiel, und zwar Zelda Breath of the Wild. Falls sich jetzt irgendjemand am Kopf kratzt und in den Ohren wühlt, hat er gerade wirklich Zelda gesagt? Ja, habe ich. Zelda Breath of the Wild ist das erste Zelda, was mir seit Super Nintendo-Zeiten wieder richtig, richtig Spaß macht. Ich habe nicht viele gespielt. Ich habe damals das für den Game Boy gespielt, Link's Awakening, was ziemlich nice war. Aber für mich das beste Zelda ist bis jetzt Link to the Past. Das Ding... Für Super Nintendo damals war absolut fantastisch. Ein großartiges, großartiges Zelda. Und danach gab es für mich irgendwie keine interessanten mehr, weil ich hatte die anderen Nintendo-Konsolen nicht und mir waren die dann auch egal. Aber für Zelda Breath of the Wild, was ich übrigens bei Markus, der hier auch schon öfters war, angespielt hatte, habe ich mir tatsächlich eine Switch gekauft. Nicht nur dafür, aber dazu später mehr. Und das Ding ist der Hammer. Es macht so unglaublich viel Spaß, durch diese wunderschöne Welt durchzuhechten, Sachen zu finden, zu kämpfen. Das Kämpfen ist cool. Es ist ein bisschen schade, dass die Waffen kaputt gehen nach einer Zeit, aber es ist gut in die Mechanik eingebaut, finde ich. Ich finde es wirklich ein verdammt, verdammt gutes Spiel. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht bei einem Zelda-Spiel. Kommen wir zur Flop Nummer 7, und zwar Valkyria Revolution. Ja, wer Valkyria Chronicles kennt, der weiß, das sind Rundenstrategiespiele in 3D, coole, mit einem coolen Style, dass es so aussieht, wie als ob es gemalt wurde. Ein bisschen gemaltmäßig, voll richtig geil gemacht, storytechnisch super. Valkyria Revolution kippt das Ganze ein bisschen. Es ist 75% Cutscenes, was ein bisschen nervig ist, vor allem, weil fast jede Cutscene einzeln laden will. Das Kampfsystem ist eine Mischung aus Dynasty Warriors und Rundenstrategie, was eine sehr seltsame Mischung ist. Es ist viel zu einfach, aber die Story ist okay. Deswegen ist es auch relativ weit oben auf der Liste. Man kann es mitnehmen, wenn man so Artspiele mag und sich nicht von langen Cutscenes abschrecken lässt. Es war meh. Es war ganz einfach meh. Deswegen ist es auch so weit hoch auf der Liste. Kommen wir zum Top Nummer 7, und zwar Final Fantasy 12 Zodiac Age. Oh, wenn es Zodiac Age 1 geschafft hat, dann ist es eins meiner Lieblings-Final Fantasies nochmal in meiner Beliebtheitsskala nach oben zu pushen. Das Spiel ist fantastisch. Es ist absolut großartig. Neue Mechaniken, neue Jobs, verbessertes System, was Fähigkeiten lernen angeht. Der Schnell-Run-Modus, dass du nicht mehr ewig lange langsam durch die Gegend laufen muss, sondern tatsächlich mal schnell von A nach B kommst, das finde ich cool. Das Spiel ist fantastisch. Ich habe es eingelegt und ich konnte einfach nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen. Es ist so, so, so gut. Es ist herrlich. Es ist auch jetzt die PC-Version erschienen, finde ich cool, für Leute, die es auch mal für PC holen wollen. Final Fantasy 12 ist ein fantastisches Spiel. Da brauche ich nicht viel sagen. Es ist einfach eines der besten Final Fantasies überhaupt. Für mich. Kommen wir zur Flop Nummer 6, The Long Dark. The Long Dark hatte ich mir im Early Access geholt und war ziemlich begeistert davon, weil es hatte Schnee, es hatte Survival, fand ich cool. Und habe dann angefangen, The Long Dark zu spielen. Fand ich richtig geil. Aber die haben es irgendwie, haben sie es dann geschafft, das Ding kaputt zu entwickeln. Irgendwie. Sie haben sehr, sehr viele Mechaniken, die vorher einfach waren, verkompliziert. Sie haben es unnötig schwerer gemacht. Und der Story-Modus ist Grütze. Der Story-Modus ist komplette Grütze. Ich war ziemlich enttäuscht davon, als ich dann das fertige Spiel gesehen hatte und dachte mir, hey, die Early Access-Version war doch so gut, was ist passiert? Ja, anscheinend haben die Leute nicht viel auf die Fans gehört von dem Spiel, die auch ein paar sehr geile Verbesserungen hatten, sondern einfach ihr eigenes Ding komplett durchgezogen. Okay, gut, kann ich verstehen, dass man das machen kann, aber es wäre schön gewesen, wenn sie sich wenigstens ein paar Dinge angehört hätten. Vielleicht tun sie ja noch ein bisschen rumpatchen, ich habe keine Ahnung, ich werde es nicht weiter verfolgen. Ich finde es ziemlich schade, dass es so geendet ist. Kommen wir zu der Top Nummer 6, und zwar Mittelerde Schatten des Krieges. Das Spiel ist der Hammer. Das Spiel ist richtig gut und meines Erachtens das beste Mittelerde-Spiel, was es bis jetzt gegeben hat. Come at me, mir egal. Das Spiel ist fantastisch. Es hat eine coole Story, es hat ein geiles Kampfsystem. Du hast Loot, den du finden kannst, den du anlegen kannst, um deine Erscheinung zu ändern. Du kannst Burgen erobern, du kannst deine eigene Armee von Orks heranzüchten, indem du sie halt übernimmst. Und die Orks in dem Spiel sind das absolute Highlight. Es ist absolut... Die Orks sind so gut, dass sie... Die Orks sind fantastisch in dem Spiel. Also, der Hammer. Die Orks sind das absolute Highlight in dem Ding. Richtig geiles Ding. Es ist mir fuck egal, ob das Ding Lootboxen hat. Du bist nicht gezwungen, Lootboxen zu kaufen, um das Spiel durchzuspielen. Jetzt kommen wieder die ganzen anderen und sagen, ich muss aber grinden. Dann musst du dir halt bessere Orks suchen und die übernehmen. Anstatt eine Lootbox zu kaufen. Oh, wie schlimm. Das Spiel ist fantastisch. Ich find's absolut herrlich. Und jeder Mittelerde-Fan sollte das Ding wirklich, wirklich gespielt haben. Ich finde das Ding super. Und ist meines Erachtens sogar besser als Teil 1. Kommen wir zu Flop 5. Destiny 2. Ich war ziemlich enttäuscht von Destiny 2. Ich war ein ziemlich großer Fan vom ersten Teil. Was mich selber überrascht hat, weil ich kein Fan von Bungie war. Weil Halo, fuck Halo. Oh Gott, ich hasse Halo. Und mit Destiny 1 hatte ich auf der PS3 damals unheimlich, unheimlich viel Spaß. Ich habe das gesuchtet wie ein Bescheuerter. Und hatte mich tierisch auf Teil 2 gefreut, war dann aber relativ enttäuscht, weil die ziemlich viele Sachen genau gleich gemacht haben. Aber auch nicht. Wo du früher richtig kämpfen musstest und dich richtig anstrengen musstest, um Legendary-Sachen zu kriegen, kriegst du sie jetzt random. Denselben Fehler, den sie damals gemacht haben mit den Addons, dass die Addons komplett overpriced sind und viel zu wenig Content haben, haben sie schon wieder getan. Und es hat eine Story, aber who cares? Die Multiplayer-Matches dagegen sind immer noch sehr, sehr gut, die machen immer noch einen Haufen Fun. Wie gesagt, mich hat es ein bisschen enttäuscht, aber wenigstens der Multiplayer macht Spaß. Kommen wir zur Top 5. Xenoblade Chronicles 2. Das zweite Spiel, warum ich mir eine Switch gekauft habe. Ich habe damals den ersten gespielt für die Wii und war fasziniert, was für ein geiles Rollenspiel auf so einer alten Konsole noch geht. Weil ich habe die Wii ein bisschen später gekauft. Das erste Xenoblade Chronicles hatte eine unglaublich geile Story. Interessantes Kampfsystem. Und es war halt ewig, also dieses Spiel ging absolut ewig, aber es war wirklich, wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Übrigens, wer eine Wii U zu Hause hat, kann sich den ersten Teil für ca. 20 Euro mal im eShop holen. Der funktioniert sogar mit dem Wii U Controller, was ich ganz geil finde. Der zweite Teil ist Hammer. Die Story ist super, das Kampfsystem ist super. Die englischen Sprecher sind Katastrophe. Man kann sich Gott sei Dank das japanische Voicepack runterladen. Und normalerweise, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen Englisch und Japanisch zu wählen, nehme ich meistens Englisch, weil ich verstehe die Leute gerne, weil ich mache ab und zu wirklich was nebenher und höre nur im Hintergrund, was passiert. Bei dem Spiel habe ich tatsächlich gesagt, alles klar, ich brauche das japanische Voice-Pack, weil die englischen Sprecher sind Katastrophe. Ein circa 17-Jähriger, der von einem, keine Ahnung, 45-Jährigen aus dem tiefsten Outback in Australien gesprochen wird. Super Wahl, gut gemacht. dennoch, das Spiel ist fantastisch, sollte sich wirklich jeder holen, der eine Switch daheim hat. Kommen wir zu Flop 4. Agents of Mayhem, oder wie ich es gerne nenne, Agents of Mayhem. Das Spiel ist meh. Es ist ein kläglicher Versuch, aus der Saints Row-Reihe Crackdown zu machen, falls jemand noch Crackdown kennt. Das gab es nur für die Xbox 360, den ersten, zweiten und dritten, soweit ich weiß. Ich glaube, machen die den vierten? Ich habe keine Ahnung. Ja, es war halt meh. Du hast halt verschiedene Figuren gehabt, die alle furchtbar synchronisiert wurden auf Englisch, mit schlechten, furchtbar ekelhaften, gezwungenen, witzigen Kommentaren. Und du hattest langweilige Missionen von laufe nach da, schieße 20 Viecher da ab, laufe nach da, schieße 15 Dinger da ab, laufe nach da und hör den schlechten Witz an. Nein. Also es ist wirklich meh. Ich hatte es mir gekauft für einen Zehner vor ein paar Tagen im PSN Store. Für 10 Euro okay. Oder für 5 sogar noch besser. Da hat man ein paar Stunden seinen Spaß. Aber ansonsten, meh. Kommen wir zur Top 4. Und zwar Yakuza Zero. Yakuza Zero ist ein fantastisches, großartiges, herrliches Spiel. Wenn ihr diese japanischen Gangsterfilme liebt, oder diese asiatischen Gangsterfilme, so wie ich, dann ist Yakuza eindeutig was für euch. Das Ding ist der Hammer. Mit was für so viele unglaublich bekloppte Nebenstories, so viele coole Charaktere. Dieses Spiel hat alles. Hat Prügeleien, hat sehr, sehr coole Prügeleien, hat eine geile Story mit Verrat, Freundschaft, Intrigen, all möglichen drum und dran, und hat die bekloppteste Nebenmission überhaupt in einem relativ Open-World-Spiel. Das Ding ist fantastisch. Eine klare Empfehlung für jeden, der solche asiatischen Filme liebt, so wie ich. Kommen wir zur Flop 3. That's You. Wie sag ich's freundlich? Fuck you, that's you. Fuck you. Gottes Willen, ich habe das Spiel selber nicht gespielt, aber es ging mir so auf die Nerven, weil es dir jeder unterschmuggeln wollte. Du hast ein Spiel, du hast dir ein neues Spiel gekauft, machst auf, hier ein Code für That's You. Du hast in den PSN Store geguckt, in die PS Plus Spiele. Hey, was gibt's denn? Seit ungefähr 4 Monaten gibt es That's You dazu. Ein Partyspiel, wo du mit Leuten, die auch Handys haben, vor dem Fernseher sitzen kannst und dann tolle Sachen machen kannst. Ein Partyspiel. Ein fucking langweiliges, beschissenes Partyspiel. Und wenn du es nicht umsonst gekriegt hast, musstest du dafür 30 Euro zahlen. Also, ich mag keine Partyspiele, die ich mit anderen Leuten auf einem Fernseher spielen kann. Mag ich einfach nicht. Und dieses Ding war so aufdringlich penetrant, als es in meiner Flop 3 gelandet ist. Das war bäh, einfach nur bäh. Gott, ging mir das auf den Nerven. Kommen wir zur Top 3. Divinity Original Sin 2. Das Spiel ist der Hammer. Das Spiel ist fantastisch. Das ist ein großartiges, großartiges RPG. Für alle Leute da draußen, die Baldur's Gate mögen oder die die D&D lieben, holt euch Divinity 2. Das Spiel ist absolut fantastisch. Die Charaktere, die Story, das Gameplay. Es ist ein fantastisches, fantastisches RPG. Unbedingt holen. Das Ding ist super. Das Ding ist großartig. Ihr braucht das Ding, glaubt mir. Kommen wir zur Flop Nummer 2. Und da werde ich viele Leute aufschreien hören. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn war ein grauenhaftes Spiel. Storytechnisch war es Katastrophe. Die Hälfte von dem, was sie dir eigentlich hätten in Zwischensequenzen erklären können, gab es in Textsequenzen was zu der Story. Die Story war vorhersehbar und langweilig. der Hauptcharakter Aloy ist ein blankes Stück Papier. Es ist einfach, sie ist langweilig, sie ist uninteressant. Mich interessiert ihre Geschichte nicht. Und sie ist so nervig und sie hält nicht die Klappe. Die anderen Charaktere, die du in dieser Welt triffst, sind die dümmst geschriebensten Charaktere, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Die deutsche Sprachausgabe ist eine absolute Katastrophe. Die englische dagegen ist ziemlich cool. Der Hauptcharakter wird gesprochen von Ashley Burke. Die ist halt Top-Sprecherin. Sehr gut. Dennoch, das Spiel im Allgemeinen war einfach... Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Du musst zum... Also, die Prämisse davon ist, du bist in einer Art Steinzeitwelt, Postapokalypse, und musst mit Pfeil und Bogen Maschinenwesen niederstrecken. Wo ich mir denke, what? Pfeil und Bogen Maschinenwesen? Okay, gut, ja. Warum nicht? Vielleicht klappt das ja. Und sobald du später Sprengstoffdinger hast, also Sprengstoffpfeile und Sprengstofffallen, ist das Spiel im Prinzip gewonnen. Die Gegner-KI ist eine absolute Frechheit, weil das heißt immer, ja, wenn du schnell ausweichst, können dich die Gegner nicht treffen. Die Gegner treffen dich immer, egal was du tust. Es ist relativ einfach, bis auf die ganz großen Viecher, die du sehr leicht hinkriegst, wenn du halt Sprengfallen hast, wo du halt so ein paar Meter vor dem Viech 30, 40 Sprengfallen legst, es reinlockst und dann die Sache ist erledigt. Mir hat das Ding keinen Spaß gemacht. Ich habe das Teil auf Platin gespielt und das nur, weil es das einfachste Spiel auf Platin zu kriegen war, was ich je gesehen habe. Das Ding war furchtbar. Absolut, absolut furchtbar. Und ich verstehe bis heute nicht, warum es so dermaßen hochgehypt wird als bestes Spiel aller Zeiten. Das Ding ist bäh. Kommen wir zu Platz Nummer 2 in meiner Top 10. Prey. Prey ist Hammer. Ein großartiger Shooter, der meines Erachtens viel zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt hat. Leider. Das Ding ist super. Die Story ist klasse, das Gameplay ist großartig, die Welt ist der Hammer. Das Ding ist spitze. Absolute Spitze. Es ist von den Leuten, die Dishonored gemacht haben, das merkst du am Stil. Aber du merkst auch in dem Spiel, wie viel Herzblut in diesem Spiel steckt. Es ist nicht nur ein ja, jetzt machen wir das mal eben schnell hier. Nee. Da steckt verdammt viel Herzblut drin in dem Spiel. Es ist fantastisch. Es ist absolut fantastisch. Ich empfehle jedem, der es nicht gespielt haben sollte, holt euch das Ding. Es wird viele vergleichen dieses Spiel mit Half-Life, was ich sehen kann. Holt euch Prey. Prey ist fantastisch. Prey ist großartig. Prey ist der Hammer. Bevor wir zur Flop Nummer 1 und Top Nummer 1 kommen, meines Erachtens, möchte ich noch ein paar Spiele erwähnen, die letztes Jahr auch rausgekommen sind, die es aber nicht in meine Top 10 geschafft haben. Da wären unter anderem South Park The Fractured But Whole, oder wie es auf Deutsch hieß, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, ein guter deutscher Titel. Das war ein ziemlich geiles Spiel. Wobei ich den ersten Teil Stab der Wahrheit ein bisschen besser fand als den zweiten. Dennoch, ein sehr gutes Rollenspiel. Wenn man South Park mag und den Humor mag, kann man es sich wirklich mal angucken. Als nächstes wäre dann Nier Automata. Fantastisches Spiel. Unglaublich geiler Soundtrack. Verdammt coole Story, cooles Gameplay, abgedreht, ohne Ende an vielen Stellen. Sollte man, wenn man sowas steht und den ersten Teil mochte, sollte man sich das auch angucken. Dann gab es noch Nioh, ein sehr geiler Dark Souls-Klon, um es mit Tobis Worten zu beschreiben. Tobi ist derjenige, der auch schon öfters hier war. Nioh ist eine Bitch. Ja, hat recht. Der zweite Boss hat mich schon zur Verzweiflung gebracht. Aber das Spiel ist sehr, sehr gut. Es hat coole eigene Mechaniken drin, was mir sehr gefällt, anstatt einfach nur ein einfacher Dark Souls-Klon zu sein. Spielt im alten Japan. Es ist wirklich gut. Sollte man sich wirklich mal holen. Dann gab es noch Wolfenstein 2 The New Colossus. Besser als der erste, finde ich. Oder besser mal so gleich auf dem gleichen Level wie der erste. Cooler Shooter. Hat einen Haufen Spaß gemacht. Die Story ist so bescheuert, dass es richtig Spaß macht, das Ding weiterzuspielen. Es gab eine unnötige Zensur über einen bestimmten Charakter, aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Holt euch das Ding. Das Teil ist klasse. Gibt es das auch mittlerweile? Ich glaube mittlerweile sogar schon relativ günstig. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war es im PSN Store unter anderem im Angebot für 25 Euro einmal. Also, why not? Dann hätten wir noch Torment, Tides of Numenera. Solche Spiele werden heutzutage nicht mehr hergestellt irgendwie. Ein Spiel, was komplett auf Story liegt und es ist wer das alte Torment kennt, es war eigentlich ein Buch zum Mitspielen, wenn man sich so überlegt. Mit ein paar aufgezogenen Kämpfen. Torment Tides of Numenera ist der geistliche Nachfolger davon. Er hat relativ wenig mit dem ersten zu tun. Das Spiel ist der Hammer. Die Story, die Charaktere, die du triffst, die Dialoge, die du dort liest. Absoluter Hammer. Ich finde das Spiel fantastisch. Für jeden, der auf sowas steht, sollte sich sowas wirklich holen. Da hätten wir noch Walking Dead Season 3. Walking Dead Season 3 ist die bessere zweite Season. Tatsächlich. Die erste Season von dem Telltale-Spiel The Walking Dead ist meines Erachtens immer noch ungeschlagen. Die zweite Season ging bei mir ein bisschen unter, weil die setzte ein bisschen zu viel auf Schockmomente als auf den eigentlichen Faktor, dass jetzt Leute in dieser scheiß Situation stecken. Der dritte hat das Ganze ein bisschen geändert. Da war sehr, sehr viel Holy Shit-Momente drin, ist klar. Aber hatte auch viele, viele menschliche Momente drin. Also die dritte Staffel war ziemlich geil. Wenn sie noch eine vierte machen, freue ich mich drauf auf jeden Fall. Aber die dritte war wirklich, wirklich gut. Und dann hätten wir noch, zu guter Letzt hätten wir dann noch Uncharted Lost Legacy. Uncharted Lost Legacy ist ein sehr, sehr schönes Follow-up zu der Uncharted-Reihe. Ich fand den Teil wirklich gut. Er war ein bisschen kurz, aber es war auch nur als so eine Art Add-on angesehen. Aber er war typisch Uncharted, qualitativ sehr, sehr gut. Ich hatte Spaß mit dem Ding. Kann ich jedem empfehlen, der die Uncharted 3 liebt. Okay, kommen wir nun zur Flop Nummer 1 des Jahres 2017. Wohlgemerkt, meiner Meinung nach. Mass Effect Andromeda. Oh, EA. Oh, BioWare. Oh Gott, was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Was zur verdammten Hölle habt ihr euch dabei gedacht, eine der beliebtesten Marken, die ihr erschaffen habt, an ein Entwicklerstudio zu reichen, die keine Ahnung haben von Programmieren, die keine Ahnung haben von Storyschreiben, die keine Ahnung haben von Mass Effect? Wie kann man nur ein Spiel so verhunzen wie Mass Effect Andromeda? Storytechnisch die reinste Katastrophe. Die ganzen Charaktere, die in diesem Spiel aufgetaucht sind, waren entweder stinklangweilig oder ultra nervig. Das war einfach nur. Das Spiel war einfach nur. Richtig, richtig widerlich. Gameplay-technisch war es beschissen. Es hatte Bugs ohne Ende. Und es hatte die aus irgendeinem Grund sehr seltsame Diskussion mit den Gesichtern. Gut. Manche Gesichter in dem Spiel hast du dir echt gefragt, das ist wow. Wie kam das durch? Wie wurde sowas durchgewunken? Niemand weiß es. Unheimlich schlechtes Spiel. Eigentlich sollte sich wirklich jeder, der sich ansatzweise für Mass Effect interessiert, sich mal Mass Effect Andromeda anschauen, um zu schauen, wie beschissen dieses Spiel ist. Ich bin so froh, dass es nichts mehr in der Richtung von Mass Effect Andromeda-Universum geben wird. Ja, wir bringen ja jetzt noch Bücher raus. Who the fuck cares? Wenn ihr das Spiel ordentlich gemacht hättet, würden wir uns jetzt alle auf Andromeda 2 freuen oder auf das Andromeda DLC, was auch nicht kommen wird. Es wird nichts mehr dazu geben. Ich bin ehrlich gesagt sogar ziemlich froh darüber, dass es nichts mehr im Mass Effect Andromeda-Universum geben wird. Kommen wir aber nun zum Platz Nummer 1 des meines Erachtens besten Spiels des Jahres 2017, und zwar Persona 5. Ein absolut großartiges, fantastisch geschriebenes, perfektes JRPG. Das Teil ist der Hammer. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan der Persona-Reihe oder der Shin Megami Tensei-Reihe. Und das Ding ist der absolute, absolute Hammer. Die absolute Krönung. Das Spiel ist fantastisch. Die Charaktere, die Story, die Dialoge, das Kampfsystem. Hammer. Absoluter Hammer. Das Ding ist so, so gut, dass die 80 Euro, die ich nur allein für das Steelbook ausgegeben habe mit dem Spiel selber, hat sich jeder einzelne Cent davon gelohnt. Das Spiel ist fantastisch. Eine klare Empfehlung von mir. Und meines Erachtens ist Persona 5 das beste Spiel des Jahres 2017. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.